lustig, Kinder, lustig. Ah, sieh da, Werner. Guten Tag, Werner. Willkommen in der Stadt. Lustig, Kinder, lustig. Ich bringe frisches Geld. Wo ist der Major? Er muss dir begegnet sein. Er ging eben die Treppe herauf. Ich komme die Hintertreppe herauf. Just, hast du von dem Prinzen Heraklius gehört? Heraklius? Ich wüsste nicht. Kennst du den großen Helden im Morgenlande nicht? Die Weisen aus dem Morgenlande kenne ich wohl, die ums Neujahr mit dem Sterne herumlaufen. Oh Mensch, ich glaube, du liest ebenso wenig die Zeitungen als die Bibel. Du kennst den Prinz Heraklius nicht? Den braven Mann nicht der Persien weggenommen und nächster Tage die ottomanische Pforte einsprengen wird? Gott sei Dank, dass dort noch irgendwo in der Welt Krieg ist. Ich habe lange genug gehofft, es sollte hier wieder losgehen. Aber da sitzen sie und heilen sich die Haut. Nein, Soldat war ich, Soldat muss ich wieder sein. Kurz im Vertrauen, Just. Ich wandere nach Persien, um unter seiner königlichen Hoheit, dem Prinzen Heraklius, ein paar Feldzüge wieder den Türken zu machen. Du? Ja, ich, wie du mich hier siehst. Unsere Vorfahren zogen fleißig wieder den Türken und das sollten wir noch tun, wenn wir ehrliche Kerze und gute Christen wären. Die Türken, die haben dir alle Säbels mit Diamanten besetzt. Um mir von so einem Säbel den Kopf spalten zu lassen, reise ich nicht eine Meile. Du wirst doch nicht toll sein und dein schönes Schulzengerichte verlassen. Oh, das nehme ich mit. Merkst du was? Das Gütchen ist verkauft. Verkauft? Hier. Hier sind 100 Dukaten, die ich gestern auf den Kauf bekommen. Die bringe ich dem Major. Und was soll der damit? Was er damit soll? Verzehren soll er sie, verspielen, vertrinken, wie er will. Der Mann muss Geld haben. Und es ist schlecht genug, dass man ihm das Seinige so sauer macht. Aber ich wüsste schon, was ich täte, wenn ich an seiner Stelle wäre. Ich dächte, hol euch hier alle nach Henker und ich ginge mit Paul Werner nach Persien. Blitz, der Prinz Heraklius muss ja wohl von dem Major Tellheim gehört haben, wenn er auch schon seinen gewesenen Wachtmeister Paul Werner nicht kennt. Da, nimm die 100 Dukaten und gib sie dem Major. Sag ihm, er soll mir auch die aufheben. Werner, du meinst es herzlich gut, aber wir mögen dein Geld nicht. Ja? Behalte deine Dukaten und deine 100 Pistolen kannst du auch unversehrt wiederbekommen, sobald du willst. So? Hat denn der Major noch Geld? Nein. Und wovon lebt ihr denn? Wir lassen anschreiben. Oh, und wenn man nicht mehr anschreiben will, so versetzen wir, was wir noch haben, und ziehen weiter. Höre nur, Paul, dem Wirte hier müssen wir einen Possen spielen. Hatte dem Major was in den Weg gelegt? Ich bin dabei. Wie wär's, wenn wir ihm des Abends, wenn er aus der Tabagie kommt, aufpassten und ihn brav durchprügelten? Des Abends? Aufpasst? Hm? Ihrer zwei einem? Ah, das ist nichts. Oder wenn wir ihm das Haus über dem Kopf ansteckten? Sengen und brennen? Kerl, man hört's, dass du Packknecht gewesen bist und nicht Soldat. Pfui. Ja, aber was hast du denn? Was gibt's denn? Komm nur, du sollst dein Wunder hören. So ist der Teufel wohl hier gar los. Jawohl, komm nur. Desto besser. Nach Persien!